im Optimellen ziehen. Von den Superstars die Schnauze voll. Wer findet diese Gold? Die Musik ist Trumpf und der Arms Race mit. Ja, Trumpf voll ist unser Gang. Die Musik ist Trumpf. Wir lassen uns nicht vorschreiben. In unseren Klangwollenheim, in unserer Tradition, treffen wir den besten Ton. Die Musik ist Trumpf und der Arm trägt mit. Ja, Trumpf voll ist unser Gang. Die Musik ist Trumpf. Und ihr werdet hier immer bleiben. Lasst euch bei uns nieder. Wir haben die besten Lieder. Beendet ist unser Schweigen. Wir lassen uns nicht verlassen.